Das Mosaikwandgemälde und dem Motto »Das große Pattland« wurde im Fleischverarbeitungsbetrieb Pyongyang errichtet. Das Gemälde stellt die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit gütigen Antlitzen dar, die im heiligen Gebirge der Revolution Baekdu eine glänzende Zukunft des Südkoreas segnen. Am 12. September wurde das Mosaikwandgemälde eingeweiht.